Yo, check it. Call Lil C's. Tell that motherfucker to bring me some motherfucking weed from the hospital. No, fuck that. Notorious. Tell Uncle Porter to go pick up 10,000 from Dez and go check about like 20 G's from Gino. Tell that motherfucker to get this nigga next door. Out of here, nigga. Position. It's reversal from Gino. Now he's got that position. Working for a trade out. Hallo Chris. Hallo Ricky, ne? Hey Chris, shut up. Mal ganz ehrlich jetzt, jetzt habe ich, glaube ich, dich eine Minute lang vorgebrieft. Ja. Aber hast du dann schon wieder vergessen, wa? Wieso, was war denn? Dass du keine Geräusche machen darfst. Es war kein Geräusch da. Doch, das hat man eindeutig gehört, dass irgendwas du da geklappert geknattert. Hat. Nee, du hast geklappert. Da habe ich mir nämlich auch gedacht, der hält sich an seine eigenen Regeln. Nee, nicht. Nee, nachdem du gesagt hast, hallo Ricky, hat irgendwas bei dir geknattert. Ach, na klar. Ja, ich höre es doch noch, wie du es da frisst, irgendwas. Ich fresse nichts. Ich habe einen Schluck getrunken. Na dann, was weiß ich, Knatterbrause hast du doch getrunken. Ich habe es knattern gehört, definitiv. Schluck Knatterbrause, ja. Ist ja ekelerregend alles. Du, ich habe heute einen wahnsinnig lustigen Spruch bei Auf Achse gehört. Na? Da heißt einer Fred. Ja. Und Fred. Ist der Schlankste. Ach, kennst du Auf Achse? Ich kenne Auf Achse, aber nicht so detailliert wie du. Na, wenn du sagst, Fred ist nicht der Schlankste, kennst du Fred? Nee, es reimt sich aber auf Fett. Oder nee, auf Fretzler. Darauf wollen wir gar nicht hinaus. Aber sein, wie er sich vorstellt, fand ich sehr schön. Und zwar hat er mit so einer alten Frau Schnaps getrunken. Ja. Und sie sagt, sie ist die Hannelore. Und dann sagt er, ja, ich bin der Fred, kannst Cowboy zu mir sagen. Und ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt immer so vorstelle, das ist doch großartig. Ja. Hallo, ich bin der Ricky, kannst aber Cowboy zu mir sagen. Das ist großartig. Ich bin's, der Ricky, kannst Cowboy zu mir sagen. Ja, was der Donald, wie du ihn ja nennst, ja. Sich da wo denkt. Meinst du, der macht das so? Hello, my name is Donald, but you can call me Cowboy. Ja, das kann man machen. Und du musst immer bedenken, wenn du deinem Kind einen Namen gibst, dann musst du immer vorher durchgehen, wie es sich phonetisch in anderen Teilen dieser Welt anhören könnte. Und es ist nun mal bei uns, bei unserem Breitengraden, nennt man ihn nun mal Donald. Und das muss man alles mitbedenken als Elternteil. Ja, aber ich glaube, da, wo die herkommen, also die Familie Cerrone, ich glaube, die sind da. Meinst du, der wurde auf dem Pferd geboren? Auf dem Pferd? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber gut, ich erinnere nur an diese Aussage, mir läuft die Rotze aus der Schnute, dass er sagt, wenn er nicht MMA machen würde, würde er einfach wahllos Leute verkloppen. Mhm. Nee, das kann nicht wahr sein jetzt. Hat der Hamster? Mhm. Ich spuck mal kurz mein TikTok aus. Ach, guck an. Ja, das sieht ja schon Das ist ein toller Anfang. Gut los. Ja, Chris hat eine schlechte Internetverbindung. Alles hervorragend. Alles wie. Es ist aber nur dienstags. Dieser Hamster. Ich hacke die Beine ab. Heute live im Podcast hacke ich diesem Hamster die Beine ab. Ich schwöre es. Das kann doch alles nicht die Wahrheit sein. Normalerweise läuft er immer erst, wenn es dunkel ist. Das gibt es doch nicht. Das ist Sabotage, ist das. Vor allen Dingen bei der Hitze, da würde ich als Hamster ja mal ganz Sutsche machen. Nee, bei uns ist heute nicht Hitze. Bei uns ist heute Regen angesagt. Überall in Deutschland ist heute immer noch Hitze, aber bei uns ist Dauerregen angesagt. Mhm. Ich habe heute, also du kennst ja diese typischen Gewitter, Platzregen-Ereignisse so, wo es einfach 20 Minuten schifft wie bescheuert. Mhm. Und das, kann man sagen, spielte sich heute den ganzen Tag ab bei uns. Schön, schön. Ja, war hervorragend. Ich folge ja auch dem ARD-Videotext bei Twitter und da posten die immer, wenn es Unwetter gibt, so Bilderchen. Und unten links in Südwestdeutschland, da war es rot. Ja, aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil ich habe ehrlich gesagt auch die Schnauze voll gehabt jetzt von diesen warmen Temperaturen. Aber also ich meine, direkt das Gegenteil habe ich mir auch nicht gewünscht mit Dauerregen. Aber einfach mal so 25 Grad. Das wäre schön, ja. Ja. Joggingwetter. Ich guck gerade hier auf UFC.com. Halt die und um das mal ein bisschen, vorwegzunehmen, es geht ja heiter weiter, ne? Was ist denn die Fight Night, die nächste Fight Night? Ich sag dir, was die nächste Fight Night ist. Die findet hier statt in Stuttgart zwischen mir und diesem Hamster. Ja, das schwöre ich dir. Und zwar ich kann nicht mehr! Der macht mich irre! Der ist. Ich baue jetzt das Rad aus. Kannst den Leuten ja mal die Fight Night erklären. Ich baue jetzt das Hamsterrad aus, es reicht. Ja, du musst ja eigentlich nur eine Lampe da irgendwie draufstrahlen lassen, dass er die ganze Zeit denkt, es ist immer nur Tag bei euch. Philipp ist gerade online gekommen, vielleicht will der auch noch was zur Dublin Card preisgeben. Ich habe ja die große Conspiracy aufgedeckt mit Hilfe von Pochos Geist. Er hat mir seine mentale Energie übertragen und er ist ja im Prinzip ein Alien und ich bin mir felsenfest sicher, du glaubst, dass Diego Brandao gekauft wurde. Der klettert jetzt auf das Rad drauf. Ich hab's hingelegt und er klettert aufs Rad drauf. Wo ist mein Handy? Das muss ich fotografieren. Das sind ja Zustände hier. Das ist ja, das letzte Mal, als ich das hatte, das ist eine reine Fahnenflucht, die der hier betreibt. Moment, ich muss diesen Hamster kurz. Hast du das letzte Mal Ende der 80er gesehen, dass Leute so Aktionen gebracht haben, ne? Ja. Jetzt ist er ins. Wo ist denn der jetzt hin? Ich glaube, der ist ins. Moment mal, ich muss das. Vielleicht ist das jetzt so eine Art Stargate. Ist er durchgeflippt? Melli, komm mal schnell. Ich hab dem Hamster sein Rad weggemacht. Und jetzt guck mal, wo der Hamster ist. Ja, guck mal, wo der ist. Das arme Tier. Und unten drunter hat er sich durchgebuddelt und läuft einfach im liegenden Rad so ums Rad rum. Das ist jetzt doch nicht mehr normal. Ja. Gut, tschüss. Der ist jetzt, hat sich jetzt unten drunter, der sich jetzt durchgebuddelt durch sein Heu. Ja. Und läuft jetzt einfach im Rad. Also ich habe das Rad auf den Kopf gelegt, der hat sich reingebuddelt sozusagen und läuft jetzt im Rad einfach im Kreis. Das ist ja nicht mehr. Ja, aber weil das kann. Ja, klar. Der trollt dich ja. Nee, jetzt im Moment nicht. Jetzt ist Ruhe. Natürlich, jetzt. Du hast gedacht, du schlägst ihm ein Schnippchen, indem du das Rad auf die Seite legst. Er läuft einfach weiter. Es ging mir um die Ruhe. Das ist das Entscheidende. Es geht dir um die Ruhe, aber er zeigt dir damit, dass er dann doch ein Stück weit smarter ist als du und auch mehr Durchhaltevermögen hat. Kann man er wird älter als du. Kann man natürlich nur so sehen, wenn man zu Hause den ganzen Tag verbringt und vor PlayStation 4 spielen sitzt. Dann würde man denken, dass so ein Hamster einen outsmartet. Aber, Chris, was wirst du nicht... Habe ich jetzt nicht ganz begriffen, aber gut. Ja, was du aber nicht weißt, ist, dass ich zum Beispiel ganz häufig vor ganz ähnlichen Situationen stehe und mir dann auch das ein oder andere Mal schon was einfallen lassen habe. So, und jetzt gibt's nämlich hier... Stellt ihr euch beide immer so Prüfungen, ja? Nein, überhaupt nicht. Es geht doch einfach nur darum, dass es Ruhe, dass der Hamster Ruhe gibt. Das ist doch ein reines Mindbattle zwischen dir und dem Hamster. Und ich sehe da klare Vorteile beim Hamster. Ja, ich warte auf eine irgendwie Unterfütterung deiner Argumente. Da ist gar keine Unterfütterung. Ja, genau, das ist das Problem. Als Außenstehender habe das Gefühl, dass der Hamster dich outsmartet. Du hast doch mittlerweile schon so eine... Vize-Troll, kannst du bitte nochmal... Du hast doch mittlerweile schon so eine Mütze auf, so eine Trollmütze hast du doch auf. Du bist doch ja. Obertroll bist du doch. Kannst du bitte nochmal einmal diesen Begriff aus den News sagen, den du, glaube ich, 5000 Mal gesagt hast? Needle-Pusher? Needle-Breaker? Needle-Mover. Needle-Mover, den kannte ich vorher nicht, den Begriff. Ich auch nicht, Dana White, was heißt, ich kannte ihn nicht, ich habe schon mal gehört, aber er ist jetzt nicht unbedingt, dass ich jeden Tag dieses Wort benutze. Aber jetzt schon. Mal ganz ehrlich, wie würdest du Needle-Mover am besten übersetzen, damit es genauso, dieses Needle-Mover beschreibt es einfach so schön. Dieses Needle-Mover beschreibt es ganz schön, ich könnte es mit einem Wort oder mit zwei, drei Wörtern nicht übersetzen, aber ich könnte es übersetzen, indem man sich einfach so einen Ausschlag, du kennst doch bestimmt was in 80er-Jahre-Filmen, ja, wenn da so ein Zettel aus so einem Automat kommt und dann so eine Nadel immer ausschlägt. Ja. So ist es ein Needle Mover. Man könnte es natürlich auch aus der Sicht eines Tarotgrafen sehen. Könnte man machen. Deswegen fand ich Needle Mover am einfachsten. Jeder weiß, was da eigentlich mit gemeint ist und Ich bin in den letzten 28 Jahren gut durchs Leben gekommen ohne diesen Begriff, aber jetzt möchte ich ihn nicht mehr missen. Ja, allerdings musstest du dich auch zuvor nie mit Nate Diaz auseinandersetzen. Nee, das stimmt. Man kommt muss sich ja fast schon mit der Psyche von ihm auseinandersetzen. Welche? Welche Psyche? Ja, der hat doch keine. Naja, ich glaube, der würde auch nochmal schön Battle mit deinem Hamster gewinnen. Der würde es schaffen, weil der genauso crazy ist. Ich finde nicht crazy, den Hamster. Der geht einfach seinen hamsterlichen Tätigkeiten nach. Ja, es wäre viel. Jetzt sitzt er auf dem umgedrehten Rad und man merkt richtig, wie verzweifelt er ist. Er versucht, einen Weg zu finden, wie das Rad sich... Im Endeffekt ist das so eine Art Evolution, die ich mit dir, die ich jetzt hier mitverfolge, weil er versucht praktisch, das Rad neu zu erfinden. Ja, ja, es ist so. Und das gucke ich mir jetzt an. Es ist hervorragend. Besser geht's nicht. So, Schluss mit dem Blödsinn. Reden wir noch über San Jose? Über UFC und Fox 12? Weiß ich nicht. Ja, das ist ja jetzt am Samstag, kann man fast schon sagen. Gar nicht mehr so lange hin. Schön. Mit einem, also eigentlich nicht nur mit einem tollen Main Event, sondern mit einer komplett tollen Card. Das Main Event der Prelims und die nächsten vier Kämpfe sind meiner Meinung nach phänomenal. Ja, ich finde die Card auch toll. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervös macht, ist, dass bei diesen Werbevideos, die wir jetzt auch bei Dublin sehen konnten, dass da immer wieder davon gesprochen wird, dass Lawler Brown unter Umständen der Fight des Jahres werden könnte. Und das ist immer so... Höre ich gar nicht mehr, überhöre ich, beziehungsweise habe ich gelernt. Die UFC hat mir gelehrt, diese Superlativen einfach zu überhören, weil sie einfach dazugehören. Ich erinnere nur ein wiederholtes Mal Demetrius Johnson, Best Pound for Pound Fighter. Also, ja, das kann man wenigstens noch verargumentieren. Nee, kannst du nicht verargumentieren. Doch, den Speed, den der hat, die Knockout-Power, die Skills. Wenn du das halt einfach so, wenn das der Durchschnitts-MMA-Kämpfer wäre, würde der eine ganze Menge Leute besiegen. Einfach so schnell wie Demetrius Johnson ist, allein seine Skills, Wrestling und mein Jiu-Jitsu, gut, beschränken wir uns mal auf Grappling und dann natürlich mittlerweile seine Knockout-Power, die er auch besitzt, was ja wirklich rar ist bei diesen leichten Typen. Ja, aber dieses Pound for Pound ist immer eine schwierige Sache. Nee, ich will auf was ganz anderes hinaus. Mir geht's ja darum, dass ich auch das Gefühl habe, dass das wirklich ein Fight des Jahres werden könnte. Also einer der Fights des Jahres, sag mal so. Aber ganz kurz, sonst kann ich gar nicht zu Ende reden. Wenn man das irgendwie so heraufbeschwört, so muss man sagen, dann ist es ja ganz oft so, dass man dann enttäuscht wird. Deswegen möchte ich das immer ausblenden. Und jetzt stoßen die mich aber auch immer noch so jedes Mal drauf, wenn ich irgendwo ein Commercial sehe für diese Veranstaltung auf YouTube oder sonst wo. Mir geht es ja nicht darum, dass Lawler Brown, gegen wen war der letzte Fight, dieses Monster-Ding? Gegen Eric Silva. Eric Silva, genau, Beautiful Guy Eric Silva. Das war eine phänomenale Performance, auch ein phänomenaler Kampf grundsätzlich, bis er dann in der dritten Runde, glaube ich, sowas zu Ende war. Robbie Lawler gegen Matt Brown, die werden sich beide die Rübe viereckig schlagen. Das, das, da bin ich mir sicher. Beide sind doch so Striker, würde ich sie jetzt einfach mal mit einem Wort umschreiben. Da freue ich mich mega auf den Kampf. Das wird ein phänomenaler Kampf. Aber warum, liebe UFC, muss man denn jede Woche immer mit diesen Superlativen um sich schmeißen? In dem Fall stimmt's aber auch. Es nutzt sich doch aber ab. In dem Fall stimmt es leider aber auch. Also es ist halt Lawler gegen Brown. Nächsten Monat oder übernächsten Johnny Bones gegen Gustafsson. Da kannst du doch das Prädikat dasselbe nehmen, dass es der Kampf des Jahres wird. Ja, natürlich. Ja, prinzipiell gut. Hat jeder Kampf die Möglichkeit, Kampf des Jahres zu werden. So sieht's aus. Aber es geht ja gar nicht. Kurscheck, das wird auch ein Brett, sag ich dir. Ja, es geht ja aber gar nicht darum, dass man immer wieder betont, dass es der Kampf des Jahres werden kann. Ich glaube, was dich viel mehr stört, ist, dass man immer so tut, als wäre das eine einmalige Gelegenheit, einen Kampf zu sehen. So, also als ob das wirklich so die zwei Besten der letzten 20 Jahre treffen hier aufeinander, so in der Art. Also einfach wirklich das, was weiß ich, Anderson Silva gegen GSP in his prime. So, aber ist halt nicht der Fall. Das verstehe ich auch. Aber prinzipiell ist das so im Welterweight mit eines der geilsten Kämpfe, die man so mit dem Momentum der letzten Kämpfe von den beiden einfach booken kann. Deswegen habe ich ja nie bestritten. Nee, habe ich ja auch nicht gesagt. Deshalb werde ich nicht gleich wieder so pumpig, Mensch. Fühlst dich immer gleich so herausgefordert. Dabei ich bin mich überhaupt nicht herausgefordert. Ich widerspreche dir ja gar nicht, aber wenn diese Deklaration eines unfassbaren Fights, den man unbedingt sehen sollte, zutrifft, dann diesen Samstag auf Lawler gegen Brown. Und zum Beispiel auch letzten Samstag, Dublin. Das muss man gesehen haben. Also von daher stimmt ja auch dann dieses, oh, ihr müsst euch das unbedingt angucken, sowas wird's vielleicht in der Art nicht nochmal geben. Weißt du, also das kann man schon so sehen. Aber zurück zur San Jose Card. Ich muss mal kurz was in eigener Sache. Potto, schreib mal in den Chat, ob du morgen um 8 kannst. Entschuldigung. Was? Das Punkt. Mit wem redest du denn jetzt? Immer noch mit Pocho? Ich hab nur gerade einen Pocho gesagt, der soll mal einen Chat schreiben, ob er morgen um 8 kann. Ja. Das war die Message. Du machst da jetzt wieder ein riesengroßes Glühwein. So, dass man Glühwein innerhalb von 24 Stunden. Ich habe ihm geschrieben, er hat noch nicht geantwortet. Das mache ich jetzt so. Er hat morgen geantwortet. Ja, so. Und nun ist da mal wieder ein ganz brodelnder Glühwein heiß. Weil du wieder da. Nun komm. Ja, jetzt bin ich wieder raus. Wo waren wir denn überhaupt drin? Siehste, merkste. Ich weiß überhaupt nicht, worum es ging. Ja. Das wäre aber nicht passiert, hättest du da nicht wieder so ein großes Ding rausgemacht. Richtig, ganz genau. So war's. Na, wir waren nur gerade bei der Diskussion, dass es so sich anhört, als wenn da die zwei Größen aller Zweiten. Trifft außerdem Anthony Johnson auf Little Knock. Das wird auch ein interessanter Kampf werden, weil Nogueira natürlich so vom Boxing her extrem gefährlich ist. Und man darf nicht vergessen, der hat zuletzt Dings besiegt. Rashad Evans. Aber Rumble Johnson auf 5 schon gerankt. Er war ja vorher schon mal in der UFC. Haben sie sich das gemerkt, die Leute? Oder warum ist er direkt auf 5? Das ist eine andere Division gewesen. Außerdem hat er ja, als er nicht in der UFC war, auch Kämpfe bestritten. Das meine ich nämlich, ja. Und sah dabei auch gut aus. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er da, sag ich mal, jetzt nur Fallobst vor die Fäuste bekommen hat. Und natürlich war der Sieg gegen Phil Davis sehr beeindruckend. Weil Phil Davis ist halt schon, einer der Top-Guys, meine Fresse. Und dann hatte ich noch mal eine Geschichte mit Holly Holm. Die kommt ja jetzt in die UFC, hat 5 Kämpfe, ne? Wird den ersten Kampf... 7 Kämpfe. Hast du in den News 5 gesagt? Ach so, ihr Vertrag, ja. Ach so, ich dachte, wie viel MMA-Kämpfe sie bislang bestritten hat. Ja. Ja, ihr Vertrag ist für 5 Kämpfe. Genau, und der erste Kampf im Gegensatz zu... Wir kommen ein bisschen durcheinander hier, weil wir gerade in San Jose waren. Ja, aber jetzt sind wir halt in Langenhagen. Und die andere Truller, die jetzt auch zur UFC kommt, Gabi, wie heißt sie? Ja, ich weiß es nicht, wen du meinst. Die andere Große, die da jetzt kommt, die direkt den Title-Shot bekommt. Gina Carano. Genau. Und die Holly Holm, die bekommt ja nicht direkt einen Title-Shot. Und da, als ich die News von dir gehört habe, muss ich übrigens nochmal sagen, auch wenn du das nicht gerne hörst, freue ich mich immer arschig drauf, damit ich immer schön auf dem Laufenden bin. Und die eine Stunde, die war wirklich... Das höre ich aber überhaupt nicht gern. Weiß ich, dass dir das komplett am Arsch vorbeigeht. Deswegen habe ich es vorher auch nochmal schützend gesagt, dass dich das eigentlich gar nicht tangiert. Ich finde das gar nicht gut. Natürlich, wenn Gina Carano gegen Ronda Rousey, wenn sie den Fight machen, dann, du hast gesagt, die Gina Carano, ist das ist ja die aus Haywire, ne, aus dem Film. Absolut richtig. Ja, genau. Und die, da sagt man ja, die kriegt aber auch auf die Mütze, ne, von Ronda. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Und okay, wenn du da unbedingt den Money Fight machen willst, direkt Title Shot, bisschen Brimborium drum machen, finde ich geil. Aber bei Holly Holm, da finde ich es zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich kenne die Alte auch nicht. Hat 5 Kämpfe und fängt ja nicht direkt oben an, sondern in Anführungsstrichen klettert erstmal die Leiter am Women's Bantamweight hoch, ne? In Anführungsstrichen. Ja, ich kann mich dazu nicht äußern, weil ich weiß nicht, wie ihr nächster Kampf aussieht. Also, ich habe ja in den News gesagt, der Manager selber sagt, wir sind jetzt hier nicht irgendwie mit der UFC direkt über einen Titelkampf in Verhandlung getreten. Ja. Aber Holly Holm sagt halt auch, wenn die UFC gerne möchte, dass ich jetzt gegen Ronda Rousey antrete, dann mache ich das. So, also prinzipiell wissen wir so richtig noch nicht, was jetzt, wenn sie dann wieder fit ist, auf sie wartet. Aber man kann davon ausgehen, dass sie jetzt erstmal so, sag ich mal, wahrscheinlich irgendjemanden aus der Top 10. Genau, worauf ich hinaus wollte, ist, du bringst jetzt die Gina Carano und killst sie möglicherweise. Ich weiß, es hört sich jetzt immer sehr, sehr schlimm an, genau wie Conor McGregor verloren hätte, bin ich auch immer der Meinung, er hätte viel von seiner Glaubwürdigkeit und von seiner ganzen Magic verloren. Gina Carano würdest du ja dann im Prinzip killen, weil, kennen sie nicht, du sagst, sie wird in Anführungsstrichen verlieren gegen Ronda Rousey. Und wenn du das auch noch mit Holly Holm machst, dem letzten heißen Eisen neben Juliana Pena, die ja auch kaputt ist, wie geht's dir eigentlich? Die musste jetzt wieder zum Arzt und ich weiß nicht, ob sie nochmal operiert wurde. Also sie fällt auf jeden Fall noch eine Weile aus. Okay, und mit Holly Holm, das finde ich ganz schön, dass man dann da jetzt eine ins Rennen schickt in der Division, die da auch so ein bisschen drawnt, die dann schön ein paar Kämpfe macht und dann irgendwann, Ende 2014, Anfang 2015, wann auch immer, dann das Match gegen Ronda Rousey im besten Falle bekommt. Ich finde das ganz gut, dass sie nicht beide direkt gegen Rousey killen. Dann hast du halt echt, dann dominiert die ganze Butze wie blöde. Ich habe damit kein Problem. Ich sehe es da ähnlich wie mittlerweile viele, dass man sagt, Ronda Rousey ist an sich die Attraktion. Die Attraktion ist ähnlich wie es früher war mit Mike Tyson. Aber das wird ja häufig in letzter Zeit genannt. Ronda Rousey wird so ein bisschen nicht mit Mike Tyson, was die Skills angeht, verglichen. Aber einfach Mike Tyson wusste jeder, okay, der gewinnt seinen nächsten Kampf. Es ist nur eine Frage, wie lange geht's eigentlich? Mhm. Und das war einfach faszinierend zu sehen, wie der allen Gegnern gefühlt 3 Schritte voraus war. Und damit kann ich ganz gut leben bei Ronda Rousey. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil Gina Carano macht halt jetzt Sinn. Ja, also wenn, dann musste sie jetzt reinwerfen in das Geschehen. Ja. Und es geht ja auch nur darum, dass man da eine ordentliche Buyrate abgreift und möglichst viel Kohle verdient. So, dann ist die weg vom Fenster. Und ich denke mal, dann läuft es unter Umständen, das weißt du ja auch nie. Holly Holm kann ja auch jetzt ihren ersten Kampf verlieren in der UFC. So sieht's aus, das weiß man halt nie. Das ist ja auch ein gewisses Risiko. Deswegen, glaube ich, wollen sie auch Gina Carano nicht gegen irgendeine andere Pfeife stellen. Nehmen wir mal an, die verliert. Dann was würden macht sie sich, denn aber Gina Carano dann so würden legit? Sie sich, dann würden sie sich eine riesengroße Chance durch die Lappen gehen lassen. Was macht denn aber Gina Carano, wenn du sagst, sie geht gegen Ronda unter, um das jetzt mal ganz zu überspitzen, was macht denn die so legit, dass man sagt, die verkaufen dann wirklich richtig viele Pay-Per-Views? Weil ich als ein Average Joe in den USA weiß ja dann anscheinend auch, so wie du, dass die nicht so gut ist. Ja, also zuerst mal ist sie natürlich durch ihre Hollywood-Karriere so ein bisschen bekannt geworden. Also ich kann das jetzt nicht genau einschätzen, wie bekannt, ja, aber die Filme, die sie zuletzt gedreht hat, die kennt man ja schon, also diesen Haywire, bei Fast and the Furious 6 war sie mit dabei und diesen Almost Human, davon hast du doch auch mal geredet. Ja, aber nochmal zu Jetzt pass auf. So, dann war sie so bei Strikeforce so eine Art abgespeckte Version von Ronda Rousey, also sprich, die hat so zum ersten Mal so einen kleinen MMA-Frauenboom ins Fernsehen gebracht. Ja. Aber auf einem, also natürlich nicht auf so einem hohen Level wie Ronda Rousey jetzt. Nochmal kurz zu Almost Human, nicht, dass die Leute denken, wir sind doof. Das ist ja diese neue Science-Fiction-Serie. Das ist kein Film. Es ist eine Serie. Ja, kann sein. Also ich dachte, warte mal, Almost Human war das. Nee, das hieß wieder anders, was aus Schweden kam. Nein, das kam, ist doch mit diesem Michael Ealy und Carl Urban, wo das so 2 Cops sind, der eine Mensch, der andere Roboter. Und ich weiß es nicht. Ja, ja, doch. Also ich freue mich sehr auf die Serie, aber ich weiß nicht, ob Gina Carano da irgendwie eine feste Rolle hat. Egal, aber sie ist mit dabei gewesen. Also wie auch immer, aber zurück zu diesem Thema. Also jetzt hat die in ihrer Strikeforce-Karriere zwar verloren gegen Cyborg, ja, aber davor hat sie halt wirklich bei Elite XC und so dafür gesorgt, dass so, ja, weil sie halt gut aussieht, dass halt so ein bisschen mehr Fokus auf dieses Women's MMA gerichtet wird, so. Ja. So kann man sagen. Also sie ist bekannt, sie ist den Leuten aufgefallen ja, also sie ist halt einfach bekannter als zum Beispiel so eine Misha Tate oder eine Holly Holm, so auf großer Ebene, auf großer Bühne, nicht Ebene. So, und deswegen ist sie halt einfach, vielleicht kann man das so ein bisschen damit vergleichen, warum man John Cena gegen The Rock gemacht hat bei WrestleMania. Also, weißt du, der ist halt mittlerweile so weit über diesen über den Wrestling-Publikum hinaus bekannt, dass viele vielleicht Wrestling einschalten, weil sie The Rock von irgendeinem anderen Hollywood-Film kennen oder so. Ja. Und ich glaube, dass die UFC auch so ein bisschen darauf setzt, dass Leute, die sie jetzt aus Hollywood-Filmen kennen, das sich angucken wollen, weil Ronda Rousey ja eben auch diese Hollywood-Komponente noch mit reinbringt. Also es passt halt einfach so hervorragend. Es sind im Endeffekt zwei beinahe identische Karrieren, die hier aufeinandertreffen. Und Ronda hat ja auch immer mal wieder gesagt, das ist so mit der Grund gewesen, warum sie überhaupt begonnen hat, MMA zu machen, weil sie Gina Carano kämpfen sehen hat. Und, ach, guck an. Ja, und sie bewundert sie ja. Und Ronda Rousey drückt Bewunderung halt damit aus, dass sie ihrer Gegnerin dann die Fresse poliert. Also, ja, deswegen, also wenn sie sie verpflichten können, musst du sie direkt in diesen Kampf stecken. Weil, wie gesagt, ich überleg mal, wie lange die jetzt nicht mehr gekämpft hat. Seit 2009, das sind 5 Jahre jetzt. Da kannst du nicht davon ausgehen, dass die auf einem ähnlichen Level ist wie, also wahrscheinlich noch nicht mal wie Misha Tate oder so. Deswegen das gleich. Aber wirklich vom Ringrost. Oder sagt man Octagonrost? Das ist, glaube ich, auch der Ringrost in dem Fall. Das ist aber eine Ansage. 5 Jahre nicht mehr aktiv gewesen. 2009, ja. Das letzte Mal. Und da auch, also heftig verloren gegen Cyborg. Kannst du dir mal auf YouTube angucken. Also das war übel. Oh, ich habe Karate Hottie gestern gesehen bei YouTube. Ein Free Fight bei UFC Channel. Findet ihr natürlich auch auf MMAradio.de. Ach so. Ja. / irgendwas mit UFC Videos oder Free Fights oder irgendwie sowas. Eigentlich auf MMAradio.de gehen und dann auf Free Fights klicken. So macht man das. Ja. Also deswegen ja. Und mit Holly Holm. Hast du diesen Haywire gesehen? Nee, ist nicht mein Ding. Also vielleicht ist es mein Ding, aber es ist jetzt kein Film, den ich mir unbedingt jetzt sofort angucken möchte. Ich habe auf Achse die komplette Staffel, alles. Fred, kannst mich Cowboy nennen? Ich glaube nicht, dass so ein geiler Dialog bei Haywire vorkommt. Nein, der Film ist eine Frechheit. Das ist, glaube ich, ein Soderbergh-Film. Und ich habe gedacht, spielen nur geile Schauspieler mit. Also wirklich, Frechheit. So ja. Gefühlt 4 von 10. Naja, ja. Scheint ein Film zu sein, den man auslassen kann. Ja, und bei Holly Holm muss man halt einfach mal abwarten. Jetzt nach ihrer gebrochenen Handgeschichte und so. Erst mal abwarten. Ich meine, ja. Holly Holm gilt halt so ein bisschen als Hoffnungsschimmer, damit so ein bisschen Bewegung mal in die Bantamweight Division kommt, aber das kann natürlich auch böse enden. Also, dass sie vielleicht dann doch nicht die Skills hat, die sich viele erhoffen von ihr. Fakt ist eins, wenn du Holly Holm, also Holly Holm ist boxing-technisch wahrscheinlich, ist schwierig zu sagen, aber vielleicht ein Ticken besser als Ronda Rousey. Dafür noch, natürlich. Noch wahrscheinlich. Noch wahrscheinlich, ja, wenn überhaupt noch. Dadurch, andersrum ist natürlich dann Ronda Rousey, was Judo, Grappling, Jiu-Jitsu angeht, Holly Holm eine Nasenlänge voraus. Also man könnte jetzt eigentlich sagen, für beide macht es Sinn, so schnell wie möglich gegeneinander zu kämpfen, weil sonst der jeweils andere ja aufholt. Sprich, Ronda wird immer besser, was Boxing angeht und ja. Holly wird sich auch am Boden verbessern. Also ja, ich denke mal, wenn wir das irgendwann nächstes Jahr sehen, diesen Kampf, dann keine Ahnung, dann ist das völlig ausreichend. Ja. Ja, ich freue mich da drauf, was da Ronda noch vor die Flinte geworfen wird. Und du hast ja auch gesagt, dass sie das so ein bisschen wie The Rock machen will, dass sie nebenbei noch ein bisschen, neben dem MMA, noch ein bisschen schauspielern will. Aber irgendwann werden die Deals zu groß, die Produktionen werden zu groß und dann werden auch ihre Rollen, wenn sie wirklich erfolgreich wird in Hollywood, dann werden natürlich auch ihre Rollen größer. Das heißt, ihre Airtime wird größer, ihre Drehzeit wird länger und dann kannst du natürlich irgendwann nicht mehr auf sie verzichten. Du siehst ja, was da jetzt für ein Hermann gemacht wird bei Star Wars 7 um Harrison Ford. Da fällt ihm vom Millennium Falcon die Tür auf dem Fuß, bumm, kaputt, und jetzt ist der irgendwie 6, 8 Wochen, fällt er aus, ist eine Katastrophe. Und dann stell dir das mal vor, die bekommt ja des Öfteren mal was auf dem Fuß, beim Training oder dann auch bei einem Event, Ronda Rousey. Also, irgendwann geht's nicht mehr. Irgendwann ja, klar, muss sie sich für was entscheiden, und es wird nicht auch MMA sein. Glaube ich auch, dass sie sich mal entscheiden müsste, aber man muss erst abwarten, ob es überhaupt dazu kommt, dass sie jetzt groß durchstartet. Ich meine, das Potenzial scheint sie zu haben, aber warten wir einfach mal ab. Also, lass uns mal Expendables 3 sehen. Das ist mir jetzt zu hypothetisch, darüber zu sprechen, ob sie mal in sag ich mal ähnlichen Sphären aufsteigen kann, wie es jetzt ein The Rock halt geschafft hat. Ja, wird natürlich schwierig, aber es gibt schon einen Markt für eine wie Ronda Rousey. Die hat einen Background im Kampfsport und es gibt ja keine richtige Action-Diva irgendwie, die da jetzt groß abgeht. Also was ja auch was zu sagen hat, weil meiner Meinung nach gab es das noch nie. Also es gab immer mal wieder so welche, die halt häufiger in Actionrollen dann gepackt wurden. Aber so richtig, sag ich mal, den Bruce Willis, der Damen. Da fällt mir wirklich auch nur Angelina Jolie ein, was ja Ronda Rousey auch gesagt hat. Ja, das ist schon traurig. Ja, also von daher mal abwarten, wie sich das alles entwickelt mit ihrer Hollywood-Karriere. Und Ronda sagt ja selber immer, sie ist eine Kämpferin, sie will kämpfen, sie möchte das nicht missen. Und wer weiß, vielleicht überrascht sie uns und sagt, ach, weißt du was, fuck you Hollywood, ich prügel mich hier weiter in der UFC, das macht mir mehr Spaß. Wer weiß das schon? Von daher, wir warten einfach mal ab. Aber ich denke mal, 2015 sehen wir sie bestimmt noch in der UFC und dann mal abwarten. Also ich denke auch, die drei großen Namen, die ich noch auf der Agenda habe, sind Gina Carano, Holly Holm, Juliana Pena, würde ich mich sehr darauf freuen, dass es den Kampf nochmal irgendwann gibt. Und ja, diese Cyborg-Tante, da muss man mir auch erstmal sagen, dass sie wirklich gewillt ist, in die UFC zu kommen. An der liegt es wahrscheinlich nicht. Nicht? Ich denke. Nee, das ist es geht von der UFC aus. Die wollen sie erstmal. Ist sie nicht auch zu schwer? Sie kämpft jetzt im Bantamweight. Mhm. Also, ja, hoffentlich. Da kannst du sie dann ja mal begutachten. Ich habe sie schon mal gesehen und ich weiß nicht, ob die da auch im Bantamweight gefightet hat, aber. Nee, das ist jetzt ganz neu sozusagen. Hä? Ja, also sie geht jetzt erst runter ins Bantamweight. Ja, genau. Und wenn die dann so aussieht, weil wie Jasmine Duke, die auch relativ groß ist und spindeldürre, um ins Bantamweight zu kommen. Nee, ich glaube, die ist nicht ganz so groß. Aber Okay. Sieht aber so aus. Nee, ich glaube, die ist nicht. Oder die Beine sind vielleicht nicht so lang. Das kann ja auch sein. Jasmine Duke hat ja so extrem lange Beine. Deswegen sieht die ja auch mal aus wie so ein völlig geisteskrankes Alien. Wie so eine Gottesanbeterin, findest du nicht auch? Ja, wie ein Alien. Das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Ein Alien und eine Gottesanbeterin. Wenn man so mal so guckt, wie Aliens aussehen. Also, ja. Ja, also warten wir mal ab, was sich da in der Bantamweight Division tut. Da gibt's ja auch noch eine Batch Korea, die ja auch gewisse Skills hat. Und geht ja auch noch einiges vor, ne? Hat da noch ein paar Finger zu tun. Ja, naja, in der Mitte bleibt dann der eine stehen. dann gibt's natürlich auch noch, darf man nie vergessen, Shaila Gaff. Ist gerade ein nackter Mann vorm Fenster lang gelaufen? Nee, ich habe über Shaila Gaff gelacht. Also doch diesmal so ehrlich, ja? Ja. Gibt's die eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung, ob die noch in der UFC aktiv ist. Also aktiv ist sie nicht mehr, aber ich weiß nicht, ob die noch einen Vertrag hat oder ob sie raus ist. Ich beschäftige mich mit diesen Niederungen im Kampfsport ehrlich gesagt nicht. Ja, sind wir doch mal ehrlich, oder? Also das war so, das, was wir da sehen mussten, war leider Gottes nicht ausreichend. Ich habe zwei Kämpfe von ihr gesehen. Mehr gab's nicht. Und mehr gab's anscheinend nicht. Das war mangelhaft, würde ich sagen. Ja, muss man leider so sehen. Muss man mal gucken, wie sich also, jetzt mit den anderen beiden Pfeifen da. Ob die in einem Camp ist mit dem Typen da von der Bachelorette? Wie heißt er? Pascal Krause? Ja, gut, der hat ja wenigstens gewisse Skills, aber bei Shaila Gaff. Aber sie hat, ich guck gerade. Seit ihrer Niederlage gegen, Moment mal, die hat doch Muss mal überlegen, die hat. Die hat gegen Sarah McMahon ihr Debüt gefeiert. Ich dachte, sie hätte gegen Amanda Nunes ihr Debüt gefeiert, aber es war genau andersrum. Also sie hat zuerst gegen Sarah McMahon verloren, danach gegen Amanda Nunes und seitdem hat sie dann auch keinen Kampf mehr bestritten. Jedenfalls laut Wikipedia nicht. Ja, aber das ist ein schwieriger Einstieg gegen McMahon. Ja, kann man so sehen. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie ansatzweise uns Hoffnung gemacht hat. Also dass man sagen konnte, okay, sie braucht noch ein paar Jahre. Nee, also das war halt, also... War nichts, ja. Gerne möchte ich auch noch sehen. Warte mal, am 12. August wurde bekannt, dass die UFC sie aus dem Vertrag entlassen hat. Na, siehste. Das ist auch geklärt. Warum bloß? Gibt's da auch eine Erklärung? Auf Wikipedia nicht. Man kann sie sich aber vielleicht denken. Aber wir können ja mal anrufen. Ja. Ich muss mal gucken, am 12. August hatten wir da nicht unseren ersten Podcast? Nee, am 16. August, siehst du, hab ich ja auch immer zu dir gesagt, bevor Shaila Gaff nicht aus der UFC wieder raus ist, fange ich gar nicht erst an mit dem Scheiß. Ja, so einfach war das. Ja, also die Women's Division, das wird interessant sein. Also auch mit den ganz leichten, hast du den Kampf gesehen? Atlantic City, hast du nur die Maincard geguckt wahrscheinlich? Habe ich nur die Maincard gesehen. Hast du sie überhaupt gesehen? Ausschnittsweise. Also du kannst doch ehrlich sagen, hast du geguckt? Auszugsweise. Nicht, also nicht so richtig. Nicht so richtig. Da hast du was verpasst. Ich wollte also aber das Strawweight gucken. Atlantic City, ja, das war ja nicht bei der Maincard mit dabei. Atlantic City war wirklich vom Top to Bottom eine richtig geile Card. Also einfach auch so, was die Qualität der Kämpfe angeht. Das war halt nicht so ein... Sind wir schon durch mit San Jose? Hast du einen völligen Dachschaden oder was? Du fängst an mit San Jose, dann will ich mit dir über San Jose sprechen, dann laberst du mich voll mit Holly Holm. Und dann können wir doch wieder zu San Jose und dann können wir da zu deinen Mädels kommen. Sag mal, spinnst du jetzt völlig oder was? Du hast doch angefangen mit Holly Holm und mit... Weil es mein gutes Recht ist. Ja, laber mich doch jetzt nicht voll sind wir schon fertig mit San Jose? Das hat dich doch vorhin auch nicht interessiert. Das hat ja gar keiner gesagt. Na also, jetzt bin ich hier bei dem Thema. Von oben bis unten war das eine phänomenale Card, Atlantic City, die man sich angucken muss. Und diese Strawweight-Geschichte, also, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. So sage ich es mal. Ja, also das meine ich jetzt auch nicht irgendwie despektierlich oder so, dass das besonders schlecht war, aber überhaupt nicht. Aber es war halt einfach... war nicht so geil irgendwie. Ich weiß auch nicht, also die alte ist ziemlich gut, habe ich das Gefühl, die Claudia Gardela oder wie die hieß, die hat den Kampf auch gewonnen. Die macht einen vernünftigen Eindruck, also die hat wirklich diese Finnin, Tina Lademaki oder irgendwie so. Ja, ja. Genau, die hat die schon ganz schön dominiert, also das war schon beeindruckend, aber der Kampf an sich hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen einfach. Es war okay. Ja, Punkt. Ja. Aber wie gesagt, wenn du dir die Karten noch nicht angeguckt hast, definitiv. Meinst du, war nicht jetzt unbedingt die Initialzündung, wo alle sagen, Alter, die Strawweights, die müsst ihr aber im Auge behalten. Nö, das war es definitiv nicht, aber es lief ja auch aus gutem Grund nur bei den Early Prelims. Also, weißt du, wenn es jetzt natürlich auf der Fox Sports One Main Card gewesen wäre, wäre es mit Sicherheit schlimmer gewesen. Also so kann man halt sagen, ja, man hat halt mal zwei Contender jetzt reingeworfen. Es werden nicht allzu viele Leute gesehen haben und passt schon. Also ich denke auch, dass die Mädels, die im Haus sind, bessere Kämpfer abliefern können. Weil diese Claudia Gardela ist ja das Interessante. Die war ja auch schon im Haus. Aber weil sie halt vor ihrem Weightcut so viel wiegt, dass ihr das zu anstrengend gewesen wäre, in 6 Wochen dreimal zu kämpfen und immer wieder Weight zu cutten. Aus dem Grund hat sie gesagt, nee, ich mach das nicht mit. Entweder ihr gebt mir so ein... Der hat das Rad jetzt umgedreht. Gibt's ja überhaupt nicht. Der hat sie praktisch gesagt, er gibt mir jetzt halt, oder gib mir doch bitte so einen Kampf, weil im Ultimate Fighter House, das packe ich nicht mit diesen Weight Cuts, mit diesen vielen Weight Cuts. Deswegen ist das wohl zustande gekommen. Ist auch ein Weg, ins Main Roster zu kommen, ne? Naja, wenn die UFC der Meinung ist, sie ist gut genug, dann, ja klar, macht's auch Sinn. Dann sagen sie sich, ja klar, dann machen wir so. Und skillmäßig ist sie schon gut, muss man definitiv sagen. Was man noch empfehlen muss, ist John Lineker gegen Alptekin Oskilic. Wurde auch Fight of the Night und zu Recht. Das war ganz großes Tennis. Also phänomenaler Kampf. Muss man sich angucken. Hätten gewonnen. John Lineker. Das ist ja blöd. Kurz vor Ende der dritten Runde, also vor der letzten, ich glaube, neun Sekunden vor Ende der dritten Runde hat er ihn K.O. geschlagen. Aber phänomenaler Kampf. Großartig. Wie gesagt, wie alle Kämpfer auf der Card. Ja, dann hüppeln wir jetzt wieder zurück zu San Jose. Da wolltest du ja unbedingt nochmal drüber sprechen. Ja, Anthony Johnson gegen Little Nock. Wie gesagt, das ist ein Kampf, der ist hochinteressant. Also ich bin gespannt, wie sich Nogueira nach seiner langen Verletzungspause so schlägt. Im ersten Moment, älteres Semester, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Im ersten Moment würde ich sofort sagen, Johnson gewinnt das Ding. Aber ich glaube, das ist ein tricky Fight für Anthony Johnson. Bin gespannt. Freue ich mich auf diesen Comeback. Ich auch, ja. Und Clay Guida gegen Dennis Bermudez ist natürlich auch phänomenal. Ja, da fliegen auch wirklich die Fäuste im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ob du die Countdown-Show schon gesehen hast für UFC und Fox 12. Nee. Ja, musst du mal angucken. Der Clay Guida ist halt einfach, ist ein verrückter, toller Typ. Ein Halbgestörter, ja. Das ist so dieses 12-Minuten-Ding, ne? Nee, da gibt's eine 45-Minuten-Variante, die habe ich bei uns auf Facebook und auf Twitter gepostet. Da siehst du für Lawler Brown, Johnson Nogueira und Guida Bermudez alle Countdown-Shows in a row, sozusagen. Ah, in a row. Okay. Ja, macht Sinn. Ja, also der Kampf wird toll und Josh Thompson gegen Bobby Green, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Das wird großartig. Bin das gespannt. Das lässt sich Josh Thompson nicht nehmen nach der Geschichte gegen Benson Henderson. Bobby Green ist schon auch nicht ohne. Es ist einfach ein interessanter Kampf. Also ich tue mich schwer, jetzt da jemanden auswählen zu müssen, der diesen Kampf gewinnt. Wirklich. Also im ersten Moment sage ich ja auch, Josh Thompson gewinnt, aber Bobby Green ist schon auch nicht ganz so schlecht, kann man fast schon sagen. Ja. Und was du natürlich auch schon angesprochen hast, Cruikshank gegen Masvidal, da kann man auch davon ausgehen, dass es gut zur Sache gehen wird. Ich denke auch auf die Maincard. Ja, seit das Problem bei Fox Events darfst du ja immer nur 4 Kämpfe. Nee, von der Qualität jetzt. Ja, das könnte gut sein. Obwohl, die anderen 4 sind so, würde ich schon sagen, bekannter als Cruikshank und Masvidal. Aber ich meine, es läuft ja eh alles auf Fox. Habe ich auch in den News gesagt. Die komplette Card bis natürlich auf die Early Prelims laufen alle bei Fox. Von daher ist es nicht ganz so wild. Ja, Patrick Cummins sehen wir wieder. Das ist der Typ, der damals kurzfristig eingesprungen ist für Rashad Evans gegen Daniel Cormier und der trifft auf Kyle Kingsbury. Ah, sollte Cummins eigentlich gewinnen. Dann hier Perpetu gegen Tim Means. Keine Ahnung, das ist mir Puppe. Mike De La Torre oder Torre. Brian Ortega, ja. Also der Rest interessiert mich jetzt von den Namen her erstmal nicht. Ich möchte, dass du den Women's Fight nochmal aussprichst. Steven Seiler gegen Noat Lahat. Der Israeli ist das, von dem auch immer alle so völlig gehypt waren. Aber der dann in Brasilien, war das der dieses wahnsinnige Knie abbekommen hat von dem Blonden da? Ja, genau, von Godofredo Pepe, der bei uns ja schon mal Mitarbeiter des Monats geworden ist, gerade für diesen Kick. So, jetzt zu diesem Women's Kampf, oder was? Juliana Lima gegen Joanna Jędrzejczyk. Da kommt doch noch was hinten ran. Jędrzejczyk. Da freue ich mich schon auf Bruce Buffer. Wenn er das ausspricht. Wie würdest denn du das? Jędrzejczyk. Ja, das könnte sein, ja. Aber ich weiß es nicht. Was ja Johanna sagen auch. Ja, und was auch schön, wenn dann Bruce Buffer dann den Zettel liest. Und Johanna! JJ. JJ. JJ. Ja, so gib dir kurz einen Spitznamen. JJ. Ja. In the Red Corner. Ja, also da freue ich mich wieder drauf. Also ich muss auch sagen, bislang im Juli gab es kein UFC-Wochenende oder am Mittwoch, so wie es ja letzte Woche der Fall war, auf das ich mich nicht gefreut habe. Wirklich tolle Cards im Juli. Phänomenal. Und so gefühlt, es baut nicht ab. Ja, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen. Nächste Fight Night wird auch was Feines. Richard Bader gegen OSP. Ach so, naja gut, das hält sich jetzt dann bei mir. Ich bin gespannt, wie OSP da nach oben marschiert. Bin ich jetzt nicht so ganz so gehypt. Ich sag dir, der macht den Bader weg. Ja, mal abwarten. Ja, dann, was natürlich noch wichtig ist, was wir ja beim letzten Mal schon gesagt haben, ist natürlich, wir müssen uns bedanken bei unseren phänomenalen Hörern, die auf PayPal dafür gesorgt haben, dass wir in Zukunft jeden Podcast so ungefähr so 7 bis 8 Stunden lang werden lassen. Ja, wir haben, was wollen Sie denn jetzt hier? Jetzt muss ich hier noch ein Update machen. Wir haben ein paar Spenden bekommen. Ja. Wir sind darüber auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr froh und dankbar. Wir haben vom Sebastian was gekriegt. Soll ich die Summen auch immer dazu sagen? Eigentlich nicht, oder? Kannst du machen. Sebastian hat einen Zehner rüberwachsen lassen. Obwohl, wenn dann der eine nur 1 Euro, dann ist er vielleicht ein bisschen gedisst. Ja, also wir bedanken uns auf jeden Fall beim Sebastian, beim Stefan, beim Thomas, besser bekannt als Sermi auf Twitter. Dann nochmal an Stefan, der uns was rüberwachsen lassen hat. Beim Georg bedanken wir uns. Und, ach nee, das habe ich ja ausgegeben hier, Skype, Community. Ach, das war bei der Tobi und Ricky Show. Da wurde mein Telefonguthaben aufgeladen. Komisch, was das wohl liegen konnte. Aber keine Sorge, nicht von euren Spendengeldern, die natürlich bei Auphonic gut angelegt sind. Ja. Und uns so ein bisschen, ja, Spielraum lassen, um vielleicht dann auch mal wirklich zu sagen, komm, jetzt machen wir halt hier nochmal mal eine Kochsendung, die ja lange überfällig ist und, oder weiß der Kuckuck was. Also es ist ja nicht so, dass uns die Ideen ausgehen. Mm-mm. Und genau dafür wird das dann benutzt und wir bedanken uns recht herzlich und für alle, die uns da unter die Arme greifen möchten und das vor allem auch können, ja, also ihr müsst es nicht irgendwie am eigenen Mund absparen. Dann geht ihr einfach auf mmaradio.de und findet rechts oben diesen Spendenknopf. Und wir bedanken uns natürlich fleißig bei euch und ja, versuchen einigermaßen hörbaren Content rauszurotzen. Das ist wahr. Ich hab, weißt du eigentlich, wer auf dem Official UFC Magazine vorne drauf ist? Nee. Schätzen. Falsch. Dennis Siever. Nee, der the biggest return in history. Roundhouse-Kick. Ich würde mich nicht wundern, wenn die UFC mit so welchen Superlativen bei Dennis Sievers Return um sich wirft. Es ist eine Q&A-Session von Dwayne The Rock Johnson auf der Titelseite. Okay. Ja. Ach so, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Nee, das ist wirklich The Rock auf dem Cover. Ja, ist jetzt nicht so verwunderlich. Also, es ist nee, schon groß. Verwunderlich, aber man weiß ja, dass Dana und er ganz gut miteinander können und er mit Ronda Rousey ja auch befreundet ist. Mhm. Also, Team Rousey. Richtig, richtig. Da gab's mal dieses tolle Foto. Also, übrigens, heute habe ich ja was Wahnsinniges erlebt. Heute laufe ich so von der Arbeit nach Hause und da laufe ich an so einer Hauptstraße lang und dann gibt's da so eine Fußgängerampel. Ja, also kann man sich schon vorstellen. Und von hinten kommt so ein Viehtransporter angedonnert, ein LKW mit Schweine beladen. Und irgendjemand hat halt die Ampel gedrückt, also ja, das Signal angefordert und ich weiß nicht, hat der gepennt im LKW oder weiß der Kuckuck, auf jeden Fall musste der voll in die Eisen. Und Alter, sowas hast du noch nie gehört. Die Schweine sind ja da nicht irgendwie mit dem Gott gesichert. Also, die sind ja da lose drinne, lebend lose. Und du musst dir vorstellen, wenn da ein LKW ankommt mit 50 km/h voll beladen mit Schweine und macht eine Vollbremsung. Was da im Inneren dieses Laderaums so vor sich geht. Ich habe sowas noch nicht gehört. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht solche Geräusche gehört. Ich bin wirklich sofort, ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich sogar gerannt bin, weil das war unerträglich, das Geschrei. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, so ein Geschrei. Das war Wahnsinn. Das war einfach nur Wahnsinn. Deswegen plädiere ich an dieser Stelle, ich bin gegen Viehtransporte. Schlachten nur vor Ort. Ja. Mehr Kühltransporte, weniger Lebendtiere durch die Gegend fahren, bitte. Das muss doch nicht sein, oder? Die armen Tiere. Ja. Echt. Ja, und das ist auch noch untergebracht, sehr schön. Gut, dann können wir ja eigentlich mal über Dublin reden, wa? So sieht's aus. Oder gibt's sonst noch ein Thema, das dich bei den News umtrieben hat? Nee. Ja, vielleicht fällt dir noch was ein, dann kannst du mich drauf ansprechen. Ich habe jetzt nochmal die kommenden Events durchgeguckt und jetzt bin ich doch gar nicht mehr so gehypt. Ja, warte mal ab. Obwohl am 23. August, da geht's natürlich rund. Was ist da? Ach so, Smooth, Benson Henderson. Smooth gegen Dos Anjos. Was man auch noch sagen muss für alle, die dieses UFC-Spiel haben, gab's jetzt endlich das Update, TJ Dillashaw, Mitsugaki und Tyron Woodley. sind mit dabei und eigentlich hieß es, es kommt auch noch ein vierter Fighter mit in den Roster, aber muss man sagen, ist gar nicht so gewesen. Dafür wurden die Tattoos geupdatet. Also, finde ich aber schon cool, dass sie das machen. Also, sie haben zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass Alexander Gustafsson auf dem rechten oder auf dem linken Arm sich diese Herzen tätowieren lässt? Ja, ja, klar, pro Sieg, ne? Richtig, und wenn er eine Niederlage hatte, dann sind sie nicht ausgemalt, irgendwie so, entweder Niederlage ist ausgemalt oder nicht ausgemalt oder andersrum. Ja. So. Und für den letzten Kampf hat er ja so ein halbes ausgemaltes Herz nur gemacht, weil er der Meinung war, er hätte diesen Kampf gewonnen. Ja. Und das haben sie jetzt geupdatet, zum Beispiel. Also, aber schon cool, dass sie sich die Mühe machen. Ja, absolut, und was noch viel geiler ist, ist, dass sie sich die Mühe bei den neuen Kämpfern auch machen, die genauso detailliert zu gestalten wie die alten. Also normal, weißt du, denkst ja so, wenn Content dazukommt, dann geben sie nicht mehr ganz so viel Gas und achten vielleicht nicht ganz so genau darauf, dass alles geil aussieht, aber Tyron Woodley und TJ Dillashaw sehen hervorragend aus. Also das, es gibt ein paar Kämpfer, die finde ich ein bisschen merkwürdig so optisch gestaltet, aber die beiden sind super gelungen. Die sind wirklich toll. Mhm. Und also solltet ihr da noch nicht geupdatet haben, macht das mal. Es ist schön. Ja, ach, und am Gameplay hätten sie wohl irgendwas noch geändert oder verbessert. Weiß ich aber gar nicht, was das sein soll. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen. Ich habe vorhin mal eine Runde gespielt. Ja. Ich gewinne immer noch alles. Logisch. Ist Zeit für dich, in der Schwierigkeitsstufe hochzuklettern. Ja, ich bin auf der leichtesten immer noch, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Aber ich wollte jetzt meine Karriere zu Ende bringen und dann einen neuen Kämpfer kreieren. Ah, oh Chris, ich habe noch eine wahnsinnige Idee. Ich bin jetzt genauso hippelig wie du im Kopf. Weißt du, was ich für eine tolle Idee hab? Nein. Es ist doch Urlaubszeit. Naja, nicht für jeden. Und wir haben doch die besten Hörer der Welt. Das ist wahr. Und es gibt bestimmt den ein oder anderen Hörer, der auch in Urlaub fährt. Ja, was hat das mit dem Spiel zu tun? Nichts. Aber der könnte uns doch eine Postkarte schicken. Das wäre doch schön, wenn uns unsere Hörer eine Postkarte aus dem Urlaub schicken. Das würde ich schön finden. Ja, also wirklich so eine analoge Idee habe ich von dir selten gehört. Ja, natürlich nicht, aber ich finde das so schön. Die sitzen da jetzt irgendwo in Malle und hören vielleicht MMA Radio oder denken an uns und können dann uns eine Postkarte schicken. Findest du das nicht gut? Doch, finde ich eine sehr romantische Idee, muss ich wirklich sagen. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr uns eine Postkarte schicken möchtet, die Adresse findet ihr auf mmaradio.de/impressum. Einfach, oder ich kann es euch auch sagen, Ricky Palm, Mittelstraße 14 in 73240 Wendlingen. Ich wiederhole, Ricky Palm, Mittelstraße 14, 73240 Wendlingen. In Russland natürlich. Man gut, dass der Halbgestörte nicht so dicht bei dir dran wohnt. Da hättest du jetzt Besuch. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass die Adresse niemand finden kann. Sie steht auf unserer Seite, Chris. Nee, es ist aber immer noch ein Klick entfernt. Ja, gut. Wer im Chris eine Postkarte schicken will, der muss bei Fergen zur Elfer mal suchen. Ja, jetzt habt ihr doch nicht so. Morgen machen wir eine Sendung, mein Schatz. Ich würde das toll finden, wenn ihr uns eine Postkarte schickt. Ihr müsst gar nicht so viel dazu schreiben. Einfach nur eine Postkarte, damit wir wissen, wo ihr wart. Das würde ich schön finden. Schickt uns Postkarten. Das wäre toll. Ist da auch nicht teuer. Postkarten an mmaradio.de. Das wäre eine schöne Aktion. Mit einer WM-Briefmarke, bitte. Naja, da lege ich nicht so Wert drauf. Ich bin schon völlig raus aus dem WM-Fieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber morgen bist du dabei? Wahrscheinlich ja. Siehste. Ich muss ja dann immer wieder abwarten, was mich arbeitstechnisch erwartet, aber es sieht gut aus. Okay. So. Gibt's sonst noch irgendwas, was man unbedingt jetzt unterbringen müsste? Nö, also, dann Dublin. Kommen wir jetzt zu Dublin. Chris, du hast dir Dublin angeguckt, von vorne bis hinten, ja. Von oben bis unten. Prinzipiell, glaube ich, braucht man jetzt nicht lange darüber reden, wie großartig die Fans waren und das Event hat Spaß gemacht. Ach so, ich bin nicht überrascht. Ich hätte jetzt gesagt, im Prinzipiellen hätten wir jetzt gar nicht großartig über die einzelnen Fights reden müssen, sondern ums komplette Event. Ich hätte jetzt genau andersrum gedacht. Ja, hat dich da was überrascht? Bei den Fights? Nee, beim Event, also dass die Zuschauer so abgegangen sind und so. Ich meine, das war das, ja, oder waren die Zuschauer lauter oder impulsiver, als du dir das gedacht hattest? Nein, sie waren nicht lauter, wobei ich hatte in der UFC so noch keinen Richtwert. Also so eine Crowd habe ich noch nie erlebt. Vor allen Dingen, bei welchem Fight waren das? Mit dem Iren bei den Prelims. Carl Pendred gegen Mike King. Genau. Als der Pendred da das Mikro sich zu Herzen genommen hat und dann nochmal ole ole und macht nochmal Lärm und macht so Sorgen. War das Neil Siri? Ich weiß es jetzt ehrlich nicht. Nee, das war Pendred. Ja, okay. Und da hat er nochmal erzählt, hier, gibt Dana White einen Grund, wieder zurückzukommen nach Dublin. Das fand ich phänomenal. Und ich muss jetzt vorweg sagen, ich fand atmosphärisch die Prelims, jetzt wirst du mich wahrscheinlich verprügeln, genauso wie andere MMA-Radio-Hörer, von der Atmosphäre fand ich die Prelims um Längen besser. Ja, ja, nee, das fand ich genauso. Also, ich fand die Maincard natürlich dann bei Conor McGregor dann am Ende, das war auch geil, aber die wirkten im Arsch, die Crowd. Die Prelims, das hab ich noch nicht erlebt. Die Prelims fand ich von der Stimmung her auch besser. Hab ich noch nicht erlebt. Das Ding war, glaube ich, nach diesem, also erstmal dieser Carl Pendred-Fight gegen Mike King, der war ja, also ich meine, das war ja eigentlich der Höhepunkt. Wie ein Drehbuch, ja. Wie ein Drehbuch. In der ersten Runde sah es danach aus, dass Cathal Pendred... Nein, der heißt Carl Pendred. Wie? Das spricht man Carl Pendred aus. Herr Pendred, das sah ja wirklich danach aus, dass er niedergeht. Was war das? Sieg in der dritten Runde durch Submission, ne? Nee, war doch die Geschichte. Zweite Runde, okay. Auf jeden Fall, ich hatte dann zum Beginn der Runde, wo dann das Finish kam, immer das Gefühl, ja, jetzt macht's der King, aber jetzt macht er den Deckel drauf. Nee, war nicht so. Und dann dieses Submission, das war phänomenal. Es war wie ein Drehbuch. Die Crowd, das habe ich noch nicht erlebt. Meine Boxen haben versagt. Wirklich, haben gedröhnt. Also das war einsame Spitze, das war großartig. Und dann auch noch das Post-Fight-Interview hat er noch den Deckel drauf gemacht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass King und Pendred beide nicht mehr so richtig konnten. Ja gut, die haben einiges einstecken müssen, muss man dazu sagen. Und auch Gas gegeben in der ersten. Ja, auf jeden Fall. Also die erste Runde war schon Wahnsinn. Einfach wirklich von beiden. Also Mike King hat ja auch alles reingesteckt in diese erste Runde, weil er gemerkt hat, er ist ganz nah dran. Wahrscheinlich hätte er gegen jeden und auch gegen Carl Pendred in irgendeinem anderen Land gewonnen. Ja. Aber da ging's halt nicht. Man hat richtig gemerkt, wie der sich an der Crowd festgehalten hat, so gefühlt. Ich hab mir, ja. Und was dann dazu kam, war, als nächstes kam ja dann gleich noch Neil Siri, der auch noch dafür gesorgt hat, dass die Crowd voll abgegangen ist, weil er den Kampf gegen Phil Harris so dominiert hat. Also ich glaube wirklich, dass die Crowd dann irgendwie mal so eine Durchschnaufpause brauchte. Ja. Und so ab diesem Ian McCall gegen Brad Pickett Fight haben sie alle auf diesen Main Event gewartet. Ja. Du hast richtig gemerkt, wie sie sich fast schon geschont haben. Bei Gunnar Nelson kam wieder noch ein bisschen mehr. Aber bei mir war es ja genauso. Aber weil er ein McGregor-Guy ist. Ja, genau, er trainiert mit ihm, richtig. Ja. Aber bei mir war es ja genauso, weißt du, ich habe dann auch nicht mehr so Bock gehabt, jetzt diesen Gunnar-Nelson-Kampf zu sehen und so. Ja, und habe mir so gedacht, ich will jetzt diesen Conor McGregor-Kampf sehen. Und ich glaube, dass es den Zuschauern in der Halle ähnlich ging. Aber insgesamt war das halt ein Event. Also, das kannst du jederzeit zeigen, ohne dass er irgendwas von MMA oder von der UFC weiß. Und normal muss er sich davon irgendwie, also wenn er so ein bisschen natürlich auf Kampfsportarten steht, muss man dazu sagen, angesprochen fühlen. Also das war einfach ein phänomenales, stimmungsmäßig unbeschreibliches Event. Kampftechnisch, also du erwartest eben auch solche Fights dann bei der Stimmung. Also das fing doch an mit diesem großartigen Hooligan, Patrick Hooligan Holohan gegen Sampo. Mhm. Besser kannst du ja ein Event... Wenn du es dir auf der PlayStation hättest vorprogrammieren können, hättest du es nicht besser machen können. Es war einfach perfekt. Was für ein optischer Hampelmann dieser Holohan eigentlich ist. Und dann, ich habe nicht viel verstanden von der Postfight-Interview, gebe ich ganz ehrlich zu. Der hat ja vielleicht einen irischen Schlag in der Stimme drin gehabt. Aber das war so geil. Das war Gänsehaut. Das war Gänsehaut. Pur. Und dann noch der Upset dazu. Phänomenal. Ja, das war der größte Upset auf der Card. Also damit konnte wirklich keiner rechnen überhaupt. Ich habe ja auch wieder so für mich ein paar Picks getätigt. Ja. Und die ersten drei habe ich alle falsch gehabt, aber dann danach alle richtig. Ja. So. Ja, aber das war auch wirklich, also diesen Holohan-Kampf, den hätte ich im Leben, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Josh Sampo das Ding verliert. Und das war nur die Crowd. Ja, viel macht das aus, natürlich. Die Crowd. Ohne Crowd hätte der nicht gewonnen. Ja, und man darf natürlich nicht vergessen, für die Amis, die darüber fliegen, das ist nicht ohne, glaube ich. Also ich glaube wirklich, dass das immer ein Nachteil ist, wenn du da so eine halbe Weltreise machen musst, um zum Kampf zu kommen. Und dieser Vorteil, eben dieser Heimvorteil, der schlägt da schon ziemlich zu Buche, glaube ich. Absolut. Und ich finde diese Fankultur aus Europa, finde ich phänomenal. Du hast gesagt, dass das ja noch atmosphärischer war als Jersey. Post-WrestleMania-Show. Ja, ich finde, kann man schwer schon vergleichen, weil das einfach ein anderer Schnack ist irgendwie. Ne? Ja, ich fand es deswegen, weil warum war die Crowd bei der New Jersey-Show damals so, wie sie war? Weil das Event so scheiße war. Also das war ja so. Ich gehe nicht davon aus, dass sie nicht weniger Remy Demi gemacht hätten, wenn es eine geile Show gewesen wäre. Dass sie natürlich bei Seamus Orton auf einmal Jerry Lawler chanten. Ja, aber aus dieser Langeweile heraus haben die sich ja schon gedacht, so, weißt du was, ihr verarscht uns hier, jetzt verarschen wir uns euch auch mal. Ja, also, ja, sicherlich. Und hier waren die Leute halt getrieben von den Kämpfern und von dem Event an sich. Das ist ja eben, warum ich vorhin auch gesagt habe, unter Umständen werden wir so ein Event nicht mehr erleben. Immer wenn es dann so ist, das wie Dana White ja schon vorhergesagt hat, dass das Event an sich selber schon das Event ist, also ohne irgendwie ein Main-Event dann wieder zu announcen, dann wird's immer schwierig. Weil dann gehen die Leute immer mit so einer gewissen Erwartungshaltung hin. Ähnlich wie eben dieses Jahr bei der Raw-Show, wo alle so gedacht haben, das wird wieder die Show des Jahres. Ja, und ja, genau. Und dann hat das so ein, also es wird immer wieder versucht, so eine Stimmung zu kreieren, aber es ist halt immer nur so ein Abklatsch von dem, was damals mal war. Deswegen, genau, ich glaube schon, dass das eine einmalige Sache war. Das heißt nicht, dass es beim nächsten Mal keine Stimmung gibt. Aber einfach so, sowas, wie wir da erlebt haben, glaube ich nicht unbedingt, dass wir das wieder erleben. Ohne Conor McGregor glaube ich sowieso nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber die WWE ist natürlich noch so dumm und forciert so eine Geschichte, ne? Die sind natürlich, die haben es einfach nicht begriffen. Aber ich glaube auch, dass ohne Conor McGregor wäre das Ding natürlich nicht nach einer Minute 40 oder was du da erzählt hast, ausverkauft. Aber 25 Minuten haben sie gebraucht. Und dann war das Ding ausverkauft, ja, rucki zucki. Ja, oder so. Ja, das war. Aber ich bin mal gespannt, jetzt Stockholm ist ja die nächste Show in Europa. Und die Schweden sind ja auch völlig geisteskrank. Ja. Also, mein, so abgehen wie in Irland wird es wahrscheinlich nicht. Aber ich persönlich würde, also wenn ich jetzt ein Fan wäre, der zur nächsten UFC-Veranstaltung geht, egal wo, würde ich mich schon fragen, hey, warum können die Iren eigentlich so ein geiles Event abfeiern? Und es sind ja nur die Zuschauer, und warum wir nicht? Das ist es nämlich, worauf ich hinaus wollte, weil ich da auch so ein bisschen das in Frage gestellt habe wegen der European Crowd bei Raw. Ich finde, die Europäer, die geben noch mal ein bisschen mehr Gas. Aber die Amis sind natürlich auch satter, ausgefüllter mit ihren Events. Sie haben ja jede Woche ein UFC-Event nearby. Und da, ich glaube, daran wird es einfach nur liegen. Die sind einfach satter. Ja, und es kommt natürlich dazu, dass es bei den Europäern hauptsächlich schon dann die Briten sind. Ich sage jetzt bewusst die Briten, weil es sind halt nicht nur die Engländer. Die redest immer du jetzt wieder von Berlin, Stimmung. Ja? Ja, in Berlin, ich fand die Stimmung nicht schlecht. Also das muss man mal dazu sagen. Also bei dem Nick Hein-Kampf, da war die Stimmung natürlich, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass es irgendwie mit Irland zu vergleichen wäre. Aber es war definitiv, die Leute standen in der letzten Runde, haben applaudiert, haben gejubelt und sind voll mitgegangen mit Nick Hein. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Also das scheint ja irgendwie schon eine emotionale Verbindung zu bestehen. Das ist ja schon mal wirklich was. Und mal gucken, wie es sich entwickelt. Müssen wir mal abwarten. Wir müssen ja erstmal die Bestätigung bekommen, dass es dann wirklich am 24.05.2015 eine Berlin-Show gibt. Vorher macht das keinen Sinn. Ein Punkt noch. Gestern und nicht nur du, sondern auch, ich weiß gar nicht, auf Twitter, wer es war. Irgendjemand hat Daniel, Dennis? Dennis? Daniel oder Dennis hieß er. Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand hat Daniel, glaube ich, auf Twitter geschrieben. Ja, kam ihm schon so ein bisschen komisch vor, das Ende im Kampf zwischen Conor McGregor und Diego Brandão. Und dann schreibst du gestern, also, das war doch ein Screwjob. Der Brandão ist doch gekauft. So, ja. Herr von Däniken, jetzt pack mal aus. Herr von Däniken finde ich ja schon ein bisschen übertrieben. Das ist ein geisteskranker Vollidiot. Das würde ich sofort zurücknehmen, Chris. Wieso? Ja, sicherheitshalber. Ach, jetzt kommt wieder so eine Geschichte, jetzt aber sag nicht. Das war da jetzt wieder was. Nein, das nehme ich selbstverständlich erneut wieder zurück. Du meintest jemand anders, oder? Ich meine den Sportler. Genau. Ja. Gut. Wieso, wen meinst du? Nee, ich kenne nur den Sportler und wir haben hier noch im Nachbarort wohnt noch einer, der heißt so. Van Deneken meine ich, den Sportler. Van Deneken. Ach so, den ja. meinst du. wo wollte ich denn jetzt hin? Ach so, genau. Als ich dieses Event gesehen habe und... Jetzt bist du ein bisschen aus der Spur, wa? Ich bin nicht ein bisschen aus der Spur, ich wusste gar nicht, welches Thema es gerade ging, aber Diego Brandão. Ja. Und ich war gerade schockiert, als ich diesen Kampf aufgemacht habe, McGregor-Brandão. Und da ist McGregor bunt, er ist halt mal ein bisschen tätowiert und farblich ein bisschen anders gestimmt. Und daneben ist Diego Brandão und der ist komplett grau, ausgegraut, als wenn er tot ist. Er ist tot. Sportlich ist er eventuell tot. Und ich habe den Kampf gesehen, habe den Knockout dann in der ersten Runde gesehen und habe gedacht, bitte was? Das Ding ging aber nicht mit rechten Dingen zu, weil danach auch Conor McGregor so ganz verhalten war, als würde er wissen, was hier gerade gelaufen ist. Aber dann hast du gestern, haben wir beide ja gestern nochmal darüber geredet, dass der da wohl noch einen Bodyshot gekriegt hat und dass wohl das der Anfang vom Ende war und der sich dann noch im Käfig festgehalten hat und dann K.O. gehen. Für mich beim ersten Mal hingucken habe ich gedacht, Diego Brandão, der ist gekauft, der Bursche, weil man ganz genau weiß, dass man mit Conor McGregor eines der heißesten Eisen überhaupt in diesem Sport gerade am Start hat. Und du sagst ja, er zündet noch nicht so richtig in den USA, wird er. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, den Kampf haben wenig Leute gesehen in den USA. Das habe ich gesagt. Ja, aber das schließt denn das eine das andere aus? Ja. Warum? Na, weil die Leute, die den Kampf gesehen haben, bei denen kann er natürlich sehr wohl zünden. Und ich meine, sehr logisch, dass der jetzt dann nur bei den Leuten zünden kann, die ihn auch kennen. Ja, sicherlich. Also. Aber darum geht es mir ja nicht, warum ich gesagt habe, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Es sind ja bei mir viel mehr Aspekte, die dazu führen, warum ich nicht glaube, dass die UFC so einen Schabernack treibt. Erstens mal, wenn du den Kampf siehst, zu Beginn des Kampfes kassiert Conor McGregor das ein oder andere Mal auch ganz schön einen Haken von Diego Brandão und dann, also, weißt du, kann auch mal was schief gehen. Ja? Wenn ich sowas machen würde, würde ich mich wahrscheinlich und sowas absprechen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie sowas im Grappling-Bereich dann eher versuchen, weil da die Gefahr geringer ist, dass du aus Versehen da im Eifer des Gefechtes doch deinen Gegner ausnockst, jedenfalls so wie es zu Beginn losging. Aber für mich macht das keinen Sinn, weil es gibt so viele andere Kämpfer, die auch viel Potenzial haben und dann müsstest du da genauso vorgehen. Der Ronda Rousey-Kampf zum Beispiel gegen Liz Carmouche, der war auch extrem wichtig für die UFC. Wer weiß, wie das alles gekommen wäre, wenn Liz Carmouche Ronda Rousey da wirklich via Rear Naked Choke genau, besiegt hätte. Es war kurz davor. Das war ein ganz wichtiger Kampf. Und jetzt stell dir mal vor, Liz Carmouche hätte das geschafft. Und jetzt guck dir mal den Rest der Bantamweight Division an. Da würden wir heute mit Sicherheit nicht über den Megastar Ronda Rousey sprechen. Oder wahrscheinlich nicht. Mit Sicherheit ist natürlich Quatsch. Dann kommt dazu, dass man, wie gesagt, bei dem Knockout sieht, also er trifft ihn zuerst mit der linken und dann gibt's diesen Bodyshot und dann dauert es eben diese 2 Sekunden, bis so ein Bodyshot, also wahrscheinlich dann auf die Leber oder was das da ist, was da so rumhängt am Körper, das dauert dann so 1 bis 2 Sekunden, bis der wirkt und das siehst du richtig und dann setzt das ein und dann kriegt er nochmal eine und dann liegt er halt und dann kriegt er auch ordentlich Ground and Pound und dann ist halt vorbei. So. Also, weißt du, das für mich spricht da nichts dafür, dass man das so machen müsste. Und ich sehe es dann auch wieder so, wenn Brandão das Ding gewonnen hätte. Ich meine jetzt nicht via Decision oder so, sondern wirklich Knockout Submission. Hast du trotzdem ein heißes Eisen an der Hand mit Diego Brandão und auch mit Conor McGregor, weil ich glaube, selbst wenn Conor McGregor mal verliert, es ist halt MMA, da sind Niederlagen nicht ganz so wichtig. Mal verliert mit Sicherheit, aber dieser Kampf nach 11 Monaten oder so Verletzung und diesem Hermann und so schnell ausverkauftes The O2 und so, das war alles so designt dafür, dass mit diesem Fight, mit diesem Sieg einfach die große Karriere von Conor McGregor jetzt als einer der größten Superstars starten. Ja, das kann man so sehen, aber du interpretierst da, glaube ich, zu viel rein dann. Also ich meine, es hat sich halt einfach angeboten, das so zu machen. Es war klar, dass wenn sie nach Irland gehen, dass es mit Conor McGregor der Fall sein wird. So, ich meine, wann sollen sie es sonst machen? Also, er war jetzt halt wieder fit und es hat genau reingepasst in seinen ganzen Heilungsprozess so. Also von der Zeit hat es genau gepasst und für die UFC hat es genau gepasst und ja, also natürlich, machte Sinn, dass es so läuft. Also ich glaube, man darf da jetzt dann einfach nicht zu viel hineininterpretieren, weil es gibt, also es gibt nicht irgendwie so eine Situation, dass du sagen musst, ja gut, das war jetzt hier nur so ein Wischer. Also im Kampf, wo war denn das? Ach, die Atlantic City Card hast du gar nicht gesehen, pass mal auf, da gab's. Genau, Edson Barboza gegen den anderen da. Edson Barboza hat gewonnen gegen Evan Dunham. Und da gab's so einen Kick auf den Solarplexus, habe ich das Gefühl gehabt. Und das sah so erst nur so aus, als ob es nur so ein Wischer gewesen wäre. Also wenn du das in der Zeitlupe siehst, du siehst wirklich zuerst, sieht es aus, als ob der nur mit den Zehen so an der Brust lang wischt. Und erst dann, glaube ich, nach der sechsten Zeitlupe erkennst du, dass sich wirklich richtig sein Zeh in den Brustkorb von Evan Dunham bohrt. Ja, wegen Born. Evan Dunham bohrt. So, und da hättest du auch im ersten Moment gucken können und sagen können, ja, das war aber schon merkwürdig, dass der jetzt da K.O. geht. Vor allen Dingen Dunham, der dafür bekannt ist, ein toughes Schwein zu sein und so. Mhm. Ich persönlich habe diesen Bodyshot gesehen und habe danach, war mir das klar, warum der da so rumtaumelt, weil er ist ja auch nicht direkt zu Boden gegangen, sondern du merkst halt, wie er da so am Käfig lang schlittert und so irgendwie so merkwürdig da versucht, sich im Kampf zu halten. Und man erkennt zuerst gar nicht, was ist denn jetzt da passiert eigentlich? Und ich glaube, dass der zweite Schlag ins Gesicht, dann, wo er dann hinfällt, dass das dann einfach so, weißt du, dann fehlt dir wahrscheinlich in dem Moment dann irgendwie so auch die Konzentration, dass du dich eben wirklich darauf konzentrierst, jetzt da mit diesem Bodyshot irgendwie klarzukommen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe noch nie sowas erlebt, aber jeder, der sowas mal erlebt hat, sagt, diese Körpertreffer, die sind so übel, dass du wirklich für ein paar Sekunden dich nicht mehr bewegen kannst und völlig einfach, du kannst deinen Körper nicht mehr richtig steuern. Und deswegen kann ich da nichts hineininterpretieren. Also wenn ich das irgendwie so machen wollen würde, dass Conor McGregor da als der große Sieger hervorgeht, ohne irgendwelche Gefahren, sage ich jetzt mal, dann würde ich das, glaube ich, auf eine andere Art und Weise machen. Das ist mir zu viel Conspiracy in dem Fall. Hast du das mit den Ratings mitbekommen? Bei dem Irish Channel 3E? Das hat man natürlich gestern direkt, nachdem es auf dem Twitter-Account von dem Kanal zu lesen war, hat man das auch auf facebook.com/mmaradio.de lesen können, Chris. Ja, siehste. Followst du ja die Seite offensichtlich. Ich bin leider kein aktiver Facebook-Nutzer. Gut, auf Twitter kam es nämlich auch. Da habe ich es auch gepostet. Auch da bin ich wenig aktiv, wie du weißt. Ja, dann ich bin da nur noch mit dem 4x2Elber-Account. Dann verpasst aktiv. Du aber das Beste der Welt immer. Wenn du wirklich bei mmaradio.de nicht vorbeiguckst, verpasst du das alles. Ja. Ja, es war der, es war das viertbeste. Nee, anders. Es war das beste Sportrating für diesen Sender. So, in der Geschichte dieses Senders. Aber was viel interessanter war, Chris, das habe ich nämlich getwittert. In der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren hatten die 43% Marktanteil. Wow. Das ist beeindruckend. Und ist vor allen Dingen einzig und allein Conor McGregor zuzuschreiben. Ja. Also, warum ich jetzt durcheinander gekommen bin, das ist so. 3E ist der viertgrößte Sender Irlands. So ist es. Und die übertragen oder haben UFC Dublin live in Irland übertragen und konnten mit der Übertragung das beste Sportrating der Geschichte des Senders einfahren. So ist es richtig. Fußball und Rugby? In der Geschichte des Senders. Ich weiß nicht, ob 3E auch... Okay, das auch. Mhm. Das weiß ich nicht. Es betrifft hier nur den Sender. Aber für mich viel entscheidender 43% Marktanteil. 15 bis 24-Jährige, ja. Das sind Zahlen, ich glaube, die sind viel wichtiger als alle anderen Zahlen. Mhm. Auch mit, dass der Kampf wurde von 340.000 Zuschauern gesehen. So, ich weiß nicht, wie viele Iren in Irland leben, aber es sind nicht so viele, glaube ich. Gucken wir mal einfach, Irland. Wie viele Einwohner sagen, haben die? Irland hat 1,4 Millionen im Monat Mindestlohn und 4,5 Millionen Einwohner. Ja. Ja, ein Zehntel hat sich das reingezogen. Nein, nicht ganz. Na, ja. Also dann doch mehr, als ich dachte. Ja, ich hätte auch irgendwas mit 1, gedacht. Aber gut, sind 4,5 Millionen. Aber wie gesagt, der Marktanteil von 43% ist Wahnsinn. Ist der pure Wahnsinn. Dieser Planet ist auch völlig überbevölkert. Jetzt wird's mir klar. Ja. Am Beispiel von Irland. Ja. Ja, kommt auch an, wo man ist. Also ich kann mir fast vorstellen, dass man am Nordpol das anders sieht, aber in New York am Times Square da dir recht geben würde. Also ja. Ist immer eine Art, es kommt immer darauf an, wo man steht. Ja. Nee, also das Event an sich großartig, was da daraus natürlich resultiert, sind jetzt viele mögliche Matchplanungen, die bin da aber schon anstehen. Ich bin aber überrascht, wo Conor McGregor nur gerankt wird. Nein, ich finde 10 ist okay. Ich finde das okay. Also. Nee, es wundert mich nur, weil Dennis Hever vor ihm ist. Ja, da kann man natürlich schon mal ins Grübeln geraten. Das ist richtig. Nee, aber ich finde es okay. Top 10 ist in Ordnung und ich glaube, dass man bewusst versucht hat, diesen Hype nicht mit in die Rankings mit reinzunehmen. Also weißt du, dass die ganzen Journalisten sich gedacht haben, nee, also ich darf mich jetzt davon nicht blenden lassen, dass der da vor dieser Kulisse gekämpft hat und so. Mhm. Aber wenn es, also für mich würde das viel Sinn machen, jetzt gegen Dustin Poirier den nächsten Kampf zu bestreiten. Und dann kann man halt mal sehen, ob er da wirklich zu den Top-Leuten gehört. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen auf Twitter von diversen UFC-Fightern, die sich darüber einig waren, wenn der gegen den guten Wrestler antreten muss, wird das schwer haben. Ich bin ehrlich, ich kann es nicht einschätzen. Ich muss es erst mal sehen. Also er hat sich bislang gegen niemanden schwer getan und man hat gesagt bei Max Holloway, ja, da wird er mal sehen, das ist ein anderes Kaliber als da in Europa. So jetzt Diego Brandão, aus meiner Sicht ein guter Kämpfer, den hat er, also ja. Mir nichts, dir nichts weggemacht und Dustin Poirier ist jetzt ein toughes Dreckschwein. Also ist das schon sicher oder ist was? Ist noch nicht sicher, aber es sieht sehr danach aus, dass es bei UFC 178 dann diesen Kampf geben wird. Dustin Poirier gegen Conor McGregor, möglicherweise die beiden mit dem größten Schwunggrad, ne, in der Division. Muss ich mal gucken. Naja, du hast noch Jose Aldo, Chad Mendes, Bitchfight. Naja, aber das sind ja jetzt nicht Leute, oh Mensch, die sind ja ab. Ja, Cap Swanson und Frankie Edgar sind für mich da auch nochmal zu nennen, die höher zu werten sind als Dustin Poirier und Conor McGregor definitiv. Und ja, mal abwarten, was mit Clay Guida gegen Dennis Bermudez ist. Ja. Weil wenn Dennis Bermudez gegen Clay Guida gewinnt, würde ich Dennis Bermudez definitiv wieder vor Conor McGregor ranken. Also auf jeden Fall. Dennis Bermudez hat eigentlich so, wenn man mal guckt, was der in letzter Zeit da geleistet hat, ich glaube 6 Siege in Folge und immer tolle Kämpfe, hat für mich eigentlich den Platz in der Top 10 mehr verdient als Conor McGregor. Muss ich mal ehrlicherweise sagen. Werden wir dann sehen. Sicher wird er dann, wenn er gewinnt, vor McGregor gerankt. Denke ich mir mal. Also bin mir sicher. Muss man abwarten. Jeremy Stephens nur auf 11. Ist ja auch überraschend. Der hat ja einen guten Kampf eigentlich gezeigt gegen Cub Swanson. Wäre vielleicht auch ein interessanter Kampf. Stephens gegen McGregor. Könnte ich mir auch schön vorstellen. Aber ich glaube, man will das Poirier-Ding jetzt durchziehen. Und das wird auch ein schwerer Kampf. Ja, schwerer Kampf für McGregor. Für beide. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bei diesem Conor McGregor habe ich die ganze Zeit das Gefühl, das wäre so ein Luftballon, den man immer weiter aufbläst. Ja, okay. Irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht wohl mit. Ich kann es ja auch nicht anders erklären. Also ich fand es toll und finde es auch super, dass es da so einen Hype gibt und so. Aber er hat halt dann auch wieder ein paar Treffer kassiert jetzt von Diego Brandão und dann denke ich mir so, wenn ich jetzt Jose Aldo gegen Conor McGregor sehe, sehe ich nicht, wo Conor McGregor Jose Aldo besiegen kann. Ja. Das sehe ich irgendwie nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Conor McGregor Chad Mendes besiegen kann. Selbst Frankie Edgar sehe ich nicht, dass er den besiegen kann. Da fängt's an. Das musst du dann aber sehen, wenn er wirklich Dustin Poirier besiegt. Absolut, ja. Dann muss man wieder neu reden und vor allem, das wird wenn er halt mal so überall getestet wird, sage ich jetzt mal, auf einem gewissen Level. Und das bringt, denke ich mal, Dustin Poirier. Wobei Dustin Poirier wird auch kommen und sich da einen Schlagabtausch liefern wollen, könnte ich mir vorstellen. Und ich würde schon gerne mal ich würde ihn gerne mal gegen Frankie Edgar sehen. Was war denn das eigentlich für eine Capoeira-Geschichte da am Anfang? Das war geil, wo er so gesagt hat, hier abklatschen und dann BOM! Wäre natürlich Wahnsinn gewesen, wenn er ihn da direkt ausgenockt hätte. Kann man mal bringen. Aber das ist ja eigentlich, ist das Sportman-like? Er will eigentlich geil. Touch Gloves machen und dann BAM! Gibt er ihm eine? Hat er doch. Kann er nichts dafür, wenn der Diego so langsam ist. Das war aber ein geiler Move, muss man sagen. Ja, fand ich auch. Kann man mal bringen. Gut. Sind wir durch. Pickett McCall, möchte ich noch sagen, dass McCall definitiv Chancen gegen den Mighty Mouse hat. Der hat sich schön durchgegrindet in dem Fight gegen Brad Pickett. Aber ich fand den Kampf trotzdem nicht so geil. Ich fand gut, was John Lineker gesagt Fandest hat. Fandest du denn den letzten Mighty Mouse Fight geil gegen Bagautinov? Bin ich eingeschlafen. Ja, okay, siehst du. Aber es lag nicht an Demetrius Johnson, sondern eher an Ali Bagautinov, der offensichtlich irgendwie überhaupt nicht zurechtkam da im Oktagon gegen Johnson. Nee, aber ich fand gut, was John Lineker später gesagt hat, weil das ist ja auch ein Kampf, den man jetzt so ein bisschen ins Auge fasst. Ian McCall gegen John Lineker, und John Lineker hat gesagt, ja. Wieso? Warum? Number One Contender Fight Kampf gegen Demetrius Johnson. John Lineker ist einer der, also wahrscheinlich, ich würde sogar das Bantamweight mit dazu nehmen, einer der härtesten Puncher im Bantamweight und im Flyweight, und hätte mit Sicherheit diesen Number One Contender Spot schon, wenn er das mit dem Gewicht das Problem nicht gehabt hätte. Jetzt scheint er ja da einen Weg gefunden zu haben, das Gewicht einzuhalten. Und für mich macht das nur Sinn. Ian McCall jetzt gegen John Lineker, weil ja Demetrius Johnson jetzt als nächstes auf Chris Carriasso trifft. Also würde es einfach nur Sinn machen. Ich finde McCall jetzt schon gegen Mighty Mouse. Der geht ja nicht. Der trifft ja jetzt auf Chris Carriasso. Der Mighty Mouse? Ja. Naja, aber danach dreht sich die Welt noch weiter. Ja klar, aber du willst ja jetzt nicht in Dreivierteljahr nicht mehr kämpfen. So funktioniert's halt nicht. Also ich glaube auch nicht, erzähl, dass die UFC das mal Gilbert Melendez. Es ist eine andere Situation, weil der Champ verletzt ist. Das ist was anderes. Also Pettis ist halt verletzt, kann sowieso nicht kämpfen, und mit Ultimate Fighter überbrücken sie das ganz gut. Aber jetzt hier in dem Fall hast du halt den Champ, der gegen Carriasso jetzt antritt. Dafür haben sie sich halt entschieden. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Ich hätte auch gedacht, die werden bis nach Dublin ab, weil Mittwoch noch ein wichtiger Kampf war mit John Lineker, jetzt dann McCall gegen Pickett. Aber gut, haben sie nicht gemacht. Und aus meiner Sicht macht es nur Sinn, Ian McCall gegen John Lineker zu machen, und der Gewinner trifft dann auf Carriasso oder... Also den Carriasso habe ich ja gar nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht, aber abwarten. Ich wollte noch kurz sagen, Lineker hat gesagt, also er ist dabei, er macht den Kampf, aber er würde sich gerne eine Klausel in den Kampf schreiben lassen, Vertrag schreiben lassen, und zwar meinte er, man sollte einem Kämpfer Punkte abziehen, wenn er so viele Yards im Oktagon zurücklegt wie Ian McCall. Er sagt, ich will kämpfen und nicht Verstecke spielen, sagt John Lineker. Und genauso war der Kampf auch. Ian McCall hat halt auch so eine Art, dass er so richtig diesen Infight nicht suchen will. Ist natürlich auch clever. Ich meine, er weiß, Brad Pickett hat eine ziemlich harte Faust und ja, macht halt wenig Sinn, da versuchen, mit dem Brawl irgendwie aufzuziehen, weil unter Umständen wirst du halt da ausgenockt. Wenn du es kannst, ich meine, das Footwork von Ian McCall, das habe ich das letztes Mal so brillant gesehen von TJ Dillashaw gegen Hen Barrow. Weißt du noch, Dillashaws mega Footwork? War ja, auch ja, aber also ist schon nochmal ein Klassenunterschied. Ja, aber wenn du es kannst, würde ich auch immer schön mobil sein. Ja, ich verstehe halt natürlich, warum Lineker das macht. Ich meine, will natürlich da schon so ein bisschen auch für ein gewisses Interesse sorgen. Ja, müssen wir mal abwarten. Dann, zum allerletzten Schluss bin ich noch sehr positiv von Nikita Krylov überrascht. Fand ich schön. Ich mag den irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Der hat ja beim letzten Kampf vor einigen Monaten richtig abgekackt. War auch ein scheiß Kampf irgendwie. Weißt du das noch? Es war gegen OSP und es war noch 20 Sekunden oder so vorbei. Aber du musst dazu sagen, auch in diesem Kampf war er nicht besonders gut. Er ging zweimal zu Boden. Hatte einmal mit einer Submission zu tun. Das sehe ich als positiv, muss ich sagen. Ja, eben nicht, weil das war ein sehr schwacher Gegner. Und gegen andere Gegner, die sagen wir, ein bisschen mehr Skill haben, könnte es das gewesen sein. Aber mal abwarten, vielleicht kriegt er das gewisse Selbstvertrauen dadurch und entwickelt sich weiter. Also gut ist es immer, wenn du noch einen Europäer da irgendwie mit rumhüpfeln hast, finde ich jedenfalls so. Also da sehe ich mich dann schon auch, bin ich dann schon auch für die ganzen europäischen Kämpfer, muss ich dazu sagen. Also von daher freue ich mich natürlich schon, dass es dazu gekommen ist, aber er hat mich nicht beeindruckt, großartig. War für mich so ein typischer... Ich fand das toll, dass der aus der derbsten Bredouille das Ding noch geholt hat. Fand ich schön. Ja, ich fand die beide halt gleich scheiße. Cody Donovan, dann konnte ich nichts mit anfangen. Kannte ich noch nicht. Er hat jetzt auch keinen Kampf von dem auf dem Schirm, darum ging es mir nicht, sondern ich fand insgesamt, dass die beide schlecht gekämpft haben und einfach der Dümmere von den beiden Dummen dann verloren hat. Also ja, deswegen, ja. Ich habe jetzt da nichts gesehen, wo ich sage, okay, darauf könnte man jetzt mal aufbauen. So. Der Krylov war halt auch so ein, also so stelle ich mir halt Amateur-MMA-Kämpfe vor, so irgendwie. Ich weiß nicht, Marken, aber ja, also mich hat Krylov noch nicht überzeugt. Noch nicht überzeugt, obwohl er jetzt ja endlich seinen zweiten Sieg hat in der UFC. 2-2 hat jetzt gibt eigentlich jetzt nichts unbedingt Negatives dazu zu sagen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Nee. Ich freue mich sehr auf den weiteren Werdegang von Conor McGregor, muss ich sagen. Ja, das ist. Bin ich sehr gespannt. Und ich bin gespannt, wenn er dann, ob er auch so eine gewisse Drowning Power hat. Needle Mover ist, wenn er dann in den USA antritt. Und wir haben nicht über die Geschichte mit dem Stadion geredet, dass es wohl doch nicht dazu kommt. Ne? Er hat ja nach dem Fight. Ja. Er hat ja nach dem Fight gesagt, das nächste Mal, Leute, da machen wir aber hier eine richtig schöne Stadionveranstaltung. Das ging die ganze Woche schon, dass er das immer wieder gesagt hat und Dana White hat sich da relativ früh festgelegt, dass es das nicht geben wird. Aber kannst du dich noch an den David Hay gegen Klitschko-Kampf erinnern? Ja, da hat's auch gepisst. Nee, das war in Hamburg. War es in Hamburg? Ja, da hat's auch gepisst. Schalke gab's doch auch mal ein. Ja, das war aber noch länger. Auf jeden Fall gab's in der Imtech Arena mal einen Boxkampf mit Klitschko. Da hat's auch geregnet und da haben sie halt. Weiß ich, dass das nicht so eine dynamische Sportart ist. Vor allen Dingen das Schwergewichtsboxen ist mir schon klar. Aber ich bin der Meinung, das geht schon irgendwie. Wenn du das im Sommer machst, ich würde es auch nicht machen. Ich würde es nicht ohne irgendwie, du musst so eine Art Dachkonstruktion machen. Im Oktagon geht das nicht. Übers Oktagon. Also der Rest wäre mir egal. Das haben die ja in der Imtech Arena auch gemacht. Die haben da halt ein Dach drüber gebaut. Aber natürlich, also du hast ja gesehen, dass es da trotzdem reingeschiffert hat, weil halt durch den Wind das dann immer so rübergeweht wurde. Also es ist halt einfach, die Gefahr ist halt da, dass dein Ring dann wirklich, oder in dem Fall dein Oktagon dann wirklich nass ist und die Leute da rumrutschen. Die Gefahr besteht halt. Und das optimale Lösung. Irgendwie aus dem Weg gehen, so das Problem. Weiß optimale ich nicht, ob man Lösung das ist kann. Natürlich in Stockholm diese Arena mit Dach drauf, ne? Natürlich geil. Ja, aber scheint was ja denn? Auch nicht irgendwie zu kommen. Naja, nee. Wahrscheinlich ist es jetzt erstmal vom Tisch, das Thema. Warten wir einfach mal. Ja, ich find's schade. So ein schönes Stadion-Ding, da hätte ich Bock drauf. Warten wir es einfach mal ab. Hast ja mitbekommen, sie haben ja jetzt für das Deck, oder weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sie haben das Texas Stadium ja, ist das das große Texas Stadium? Ich glaube ja, für John Jones gegen Gustafsson mal angefragt gehabt. Und ach, ja, haben sie dann verworfen wieder. Und das Texas Stadium hat aber auch ein Dach, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dieses Dallas Stadium heißt, das ist nicht Texas Stadium, oder? Wie heißt denn das nochmal? Dieses riesengroße da. Ja, was neu ist. Aber Las Vegas hat ja Dana immer wieder gesagt, wollten diesen Fight unbedingt. Und er sagt das immer mit so einem verschmitzten Lächeln. Und ich habe immer das Gefühl, das bedeutet, da ist einiges an Kohle geflossen. Irgendwie so hört sich das für mich immer an. Ja. Ich bin eher neidisch. Ach ja, ist natürlich schön, dass Mandalay Bay da und alles, aber ey, mach doch den Schritt, bring da noch so einen zweiten Knaller auf Card und schon ist das Ding aus, großenteils ausverkauft. Glaube ich schon, dass sie das hinkriegen würden. Ich find's schade, ich find's schön. Was ist das, Texas Stadium? Ja. Oh. 100.000 gehen da, glaube ich, rein. Ja, also ich weiß nicht, ob Gustafsson gegen Jones... Bringst du noch so ein zweites Ding? Ich weiß nicht. Meinst du, da müsste man schon da in so ein Territorium wie Irland gehen, wo es so ein... Ich kann es auch in Irland nicht abschätzen. 80.000 ist halt echt heftig. Also das ist schon eine Zahl, die musst du erstmal vollkriegen. So. Also ja, natürlich, wenn du da so einen Kampf machen würdest wie Jones gegen Gustafsson 2 und noch ein Conor McGregor Fight dazu, reicht natürlich schon. Aber 80.000 ist schon heftig. Aber wahrscheinlich würden sie es echt voll kriegen. Kann sie ja eigentlich. Ich denke schon, ja. Bring da den Irland-Nordirland-Kampf. Junge. Ja, das Thema habe ich auch nicht verstanden. Also was da in dem Kampf so besonders sein soll. Ich habe das Gefühl, dass die auf zwei ganz verschiedenen Level irgendwie sind. Und also ich hätte jetzt eher noch gedacht, dass da zum Beispiel Jose Aldo gegen Conor McGregor, dass das so ein Kampf wäre dann. Also so ein Titelfight halt. Das wäre natürlich so ein Knaller gewesen. Ja, aber das Norman Park gegen Conor McGregor-Ding, das zieht, glaube ich, in Irland schon sehr. Keine Ahnung, ich habe immer nur davon gehört, dass er das halt gesagt hat, also Norman Park. Von sonst habe ich das keinem gehört. Ach so, er selbst hat das ins... Er hat sich da wieder ins Gespräch gebracht, immer mal wieder. Okay. Und paar Journalisten halt, so irische Journalisten und so. Ich meine, es kann schon sein, dass da ein gewisses Interesse besteht, aber... Also jetzt für mich als auswärtigen UFC-Fan muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Kampf völlig kalt. Also Norman Park gegen Conor McGregor interessiert mich nicht. Macht für Conor natürlich keinen Sinn, aber es wäre natürlich so eine Schlacht, ne? Macht auch für Norman Park keinen Sinn, weil sie in einer unterschiedlichen Gewichtsklasse sind. Deswegen. Ja. Warum? Naja, gut. Gut. So, ich gehe ins Bett. Aber ich glaube nur eine Unterschied, ne? Eine Division. Ja, klar. Gut. Jetzt geh aber wirklich ins Bett. Dann freue dich mich. Tschüss. Messi. Da brauchst du gar nicht so blöd grinsen.